Quellenkritisches zur mittelalterlichen Ketzergeschichte. Über die Quellen der Ketzergeschichte gilt durchaus, was Keller sagt: Es gibt kaum ein Gebiet der politischen und kirchlichen Geschichte, welches so verwirrt und entstellt ist wie die Geschichte der Ketzer. Die Quellen sind nicht bloß verhältnismäßig spärlich, sondern, weit schlimmer ist, sie sind im höchsten Grade unzuverlässig und entstellt. Seite 12. Nachdem mit Hilfe äußerer Gewalt der Sieg der einen Partei, der Kirche, entschieden war, wurde mit derselben Energie, mit welcher man gegen die Personen vorging, auch der Kampf gegen die Literatur des unterlegenen Teils eröffnet. So kam es, dass wir aus den wichtigsten Perioden des Waldensertums fast ausschließlich auf die Berichte ihrer Gegner angewiesen sind. Seite 14. Dieser Satz gilt nicht nur von der die waldensische Sekte betreffenden Literatur, sondern auch, ja noch mehr, von der Überlieferung des Katharertums. Es sind katholische Schriftsteller, also Gegner der Ketzer, denen wir unser Wissen von der katharischen Sekte verdanken. Vom Parteistandpunkte aus wird also Bericht erstattet. Nehmen wir nur einmal an, die betreffenden katholischen Quellen aus dem 12. bis 15. Jahrhundert seien an sich echt? Wie würden sich in diesen echten Quellen der katholische Parteistandpunkt ausgewirkt haben? Ich habe schon an anderer Stelle in die historischen Welträtsel einmal gesagt: Die Entstellung der Wahrheit in echten, zeitgenössischen Darstellungen hat ihre Grenzen. Parteilich gefärbte Darstellung wird aus begreiflicher Ursache niemals in hemmungslose Fantasie ausarten. Es ist sozusagen selbstverständlich, dass die katholischen Chronisten jener Zeit den Ketzern und Ketzergruppen in moralischer Hinsicht das Allerschlechteste andichten. Wenn uns die Ketzer von ihren kirchlichen Gegnern als arge Bösewichter und Teufelskinder geschildert werden, so wird uns das nicht Wunder nehmen. Es wundert uns vielmehr aufs Höchste, dass diese erbitterten Gegner das Bild der Ketzer im Allgemeinen so auffallend wenig in hässlichen Farben malen. Nicht ganz selten schwingen sogar in ihren Berichten anerkennende und bewundernde Töne mit. So wird gesagt, dass die verruchten Ketzer ungemein strenge Fasten hielten. Ferner, die Ketzer hätten die Ehen nur statuiert, welche zwischen dem jungfräulichen Manne und dem jungfräulichen Weibe abgeschlossen wurde. Seite 307 und folgende. Nach parteiischer Herabsetzung und Beschimpfung klingt so etwas gerade nicht. In den angeblich echten Quellen wirkt sich nun merkwürdigerweise der Parteistandpunkt in ganz anderer Hinsicht verheerend aus. In Dingen nämlich, die parteilich gesehen höchst gleichgültig waren. Eine parteilich gleichgültige Sache war zum Beispiel der Name einer Ketzergruppe. Allen Zeitgenossen waren die Namen der großen Ketzersekten bekannt und auch die Chronisten fanden vollauf Gelegenheit, sich über die Namensbezeichnungen zu erkundigen. Waren doch einige von diesen Berichterstattern nicht nur als Inquisitoren in Ketzerkreisen praktisch tätig, sondern einst sogar selbst Mitglied einer Sekte gewesen und reumütig in den Schoß der Kirche zurückgekehrt. Für diese Chronisten lag vom Parteistandpunkt her gar kein Grund vor, ihren wohlunterrichteten Mitmenschen dadurch Sand in die Augen zu streuen, dass sie etwa einer allbekannten Sekte den Namen einer bekannten anderen Sekte unterschoben. Ihre Zeitgenossen hätten über solche kindische Taktik die Köpfe geschüttelt und die Berichterstatter hätten selbst die Glaubwürdigkeit ihrer sonstigen Angaben auf ganz dumme Weise erschüttert. Es muss also stutzig machen, dass bei den katholischen Chronisten gerade in Bezug auf die Namen der bedeutendsten Ketzergruppen oft die allergrößte Verwirrung und Unklarheit herrschen. Und nicht nur bezüglich der Namen herrscht Verwirrung. Es hat den Anschein, als hätten diese berichterstattenden Zeitgenossen auch von den spezifischen Lehrmeinungen der einzelnen Ketzergemeinschaften gar keine rechte Vorstellung. Wie Kraut und Rüben wird da alles bunt durcheinander geworfen. Als lehrreiches Beispiel sei ein mittelalterliches Werk, richtiger eine Kompilation von Ketzerschriften vorgeführt, die natürlich in mehreren Rezensionen erhalten ist, welche ebenso natürlich voneinander abweichen. Der Grundstock dieser Sammlung besteht in der Schrift Summa et Cartharis et Leonistis des Rainer Sacconi. Dieser angeblich um 1260 verstorbene Verfasser hatte selbst 17 Jahre den Katharern angehört, war dann aber in den Schoß der katholischen Kirche zurückgekehrt und verfolgte später als Dominikaner-Inquisitor seine früheren Glaubensgenossen. Von ketzerischen Dingen hatte dieser Chronist also aus eigener Anschauung gute Kenntnisse, so dass man von seinem Werk besonders genaue Aufklärung erwarten dürfte. Aber leider und selbstverständlich ist das echte, reine Werk des Verfassers verloren. Freilich besitzen wir das Buch nicht mehr in der ursprünglichen Form. So wie der Jesuit Grätzer es zuerst herausgegeben hat, stellt es sich deutlich als mit mehreren anderen Schriften kompiliert dar und auch der bei Martene und Durand und bei de Argentré gegebene Text ist nicht rein. Neuerdings hat Preger eins der interpolierten Stücke in zwei Handschriften der Münchner Hof- und Staatsbibliothek wieder aufgefunden und als das Werk eines Passauer Anonymus aus der Mitte des 13. Jahrhunderts bestimmt nachgewiesen. Uns interessiert gar nicht, was die Forschung vermittels ihrer blinden Relativmethode bezüglich der angeblichen Verfasserschaft oder des Interpolators ausfindig gemacht hat. Uns interessiert aber ungemein das Werk oder vielmehr die drei verschiedenen Rezensionen des Werkes selbst. Eine lebendige Schilderung des Inhalts dieser Rezensionen gibt uns Flate, Seite 376 und folgende. Wir wollen sie gekürzt hierher setzen. Erste Rezension bei Martene. Die Ausgabe hebt mit dem Versprechen an, dass der Verfasser zwei ketzerische Hauptsekten schildern wolle, die Katharer zuerst, welche dieselben wären wie die Patharener, und die Leonisten, welche dieselben wären wie die Armen von Lyon. Die Darstellung selbst aber erfüllt dieses Versprechen nur sehr unvollständig, denn nur die Schilderung der eigentlichen Katharer wird gegeben. Am Schlusse findet sich zwar etwas angehängt über die Armen von Lyon, aber dieses Etwas ist ungemein wenig enthalten in wenigen Zeilen. Die Armen von Lyon werden wieder eingeteilt in zwei Klassen, diesseits und jenseits der Berge, die Pauperes Ultramontani und die Pauperes de Lombardia. Sehr bemerkt zu werden verdient, dass der Verfasser sich Mühe gibt, einen Unterschied beider Klassen zu begründen, welches ihm sehr schlecht gelungen ist. Was er als Verschiedenheit aufstellt, ist Übereinstimmung in der Sache, sodass die Verschiedenheit nur in den gebrauchten Ausdrücken liegt. Deutlich ist das Streben des Verfassers, eine Sektenverschiedenheit, wo in der Tat keine ist, durch ganz willkürliche Aufstellungen zu begründen. Zweite Rezension bei der Argentré. Es folgt eine zweite Ausgabe, welche die erstere an Seltsamkeit noch überbietet. Denn es kommen zwei kurze Aufsätze, der eine über die Armen von Lyon und Lombardien, der andere über die Waldenser. Rainers Absicht war offenbar gewesen, die Waldenser hinzustellen als eine eigene Sekte. 33 Ketzereien dieser Waldenser zählt er auf. Eine solche Aufstellung war mit großen Schwierigkeiten verbunden. Der Verfasser sollte getrennt darstellen, was doch nun einmal eins war. Wenn man also gesagt, die Armen von Lyon sind eine besondere Sekte, die Armen von Lombardien wieder eine, nicht minder wieder eine besondere, die Waldenser, so war bei der Aufstellung der ketzerischen Sätze der ersten etwas hinweggelassen und unter die Ketzereien der anderen gesetzt. Oder man half sich zuletzt dadurch, dass irgendetwas rein aus der Luft gegriffen ward, der Verfasser martert sich offenbar selbst, um eine Verschiedenheit in die Ketzerei einzutragen, aber es will ihm nichts gelingen. Er stellte die Lehren der Ketzer bald so, bald so, erteilte ihre Sekten so und wieder so.